Wir schleichen um die Ecken, wo wir uns dann gern verstecken. Hinter irgendwelchen Hecken, um die Lage abzuchecken. Wir schleichen um die Ecken, keiner darf uns hier entdecken. Denn wir haben einen Plan, den setzen wir jetzt um. Gesagt, getan. Wir sind Hinky und Pinky auf großer Liebestour. Hinky und Pinky, der Clown rund um die Uhr. Wir sind Hinky und Pinky auf großer Liebestour. Uns beiden, jawohl, kommt keiner auf die Spur.